Der namenlose Protagonist muss erst sein Dasein als Angestellter, dann seine Depressionen und Ängste, den ihn geißelnden Kapitalismus und schließlich sein antagonistisches alter Ego überwinden. Dazu muss er seine Körperlichkeit durch Gewalt wiederentdecken und seine politische Selbstwirksamkeit durch antikapitalistischen Terrorismus. Nur so kann er sich der Wahrheit nähern und sich neu erschaffen. Und zugleich eine neue Welt. Geschichte bezeichnet also, was erzählt wird. Erzählung steht dafür, wie und mit welchen Mitteln und Motiven dies geschieht. Und das Narrativ bestimmt, warum und wozu überhaupt erzählt wird. Handelt eine Geschichte zum Beispiel von einem Mann und einer Frau, die aus einem Garten geworfen werden, weil die Frau Obst von einem Baum geklaut hat, dann ist die Erzählung eine von Verführung, Schuld und Vertreibung. Das vorherrschende Narrativ dieser Erzählung aber lautet: Frauen sind gefährlich. Fußnote: Wie tief dieses Narrativ in unsere Kultur eingewoben ist, wie misogyn also ein Großteil unserer Erzählungen sind, untersuchen wir in Kapitel 9. Ende der Fußnote. Man kann auf diese Weise noch einige weitere Geschichten durchspielen. Ein bekanntes Märchen zum Mitraten? Sein Narrativ: Der Wald ist gefährlich, aber Geschwisterliebe und List können uns retten. Die Erzählung: Das brutal harte Leben von Kindern aus ärmlichen Verhältnissen, die der mangelnden Fürsorge ihrer Eltern und den Gefahren der Welt schutzlos ausgeliefert sind. Die Geschichte: Hänsel und Gretel. Oder nehmen wir das Neue Testament. Die Geschichte eines Tischlersohns, der zum Anführer einer religiösen Sekte wird, sich gegen das Establishment der Juden und die herrschende Besatzungsmacht der Römer stellt und schließlich dafür und für unsere Sünden gekreuzigt wird. Die Erzählung ist die typisch messianische einer Religionsstiftung. Das Narrativ ist eines der Transzendenz durch Selbstlosigkeit, Barmherzigkeit und Weisheit.